Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Eine der wichtigsten Refugee-Routen war und ist die über den Balkan. Um zu erfahren, was da passiert und welche Rolle lokale Bemühungen von Anarchistinnen spielen, haben wir mit zwei Aktivistinnen aus Slowenien gesprochen. Slowenien hat sich in den letzten Monaten zu einem der Hauptakteure auf der Balkanroute entwickelt. Kannst du uns sagen, was bisher so passiert ist? Im Grunde ist Slowenien ein Transitland auf der Balkanroute. Es gewann schlagartig an Bedeutung, nachdem Ungarn seine Grenzen geschlossen hatte. Zurzeit haben wir täglich Menschen auf der Durchreise von Kroatien nach Österreich durch Slowenien. Es gibt einen Grenzübergang für die Einreise und einen für die Ausreise. Wir fokussieren unsere Aktivitäten an dieser Stelle, weil die meisten Geflüchteten dort sind. Es ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass Slowenien das erste Land auf der Balkanroute war, das seine Grenzen für Leute, die nicht aus Kriegsgebieten kommen, geschlossen hat. Das bedeutet, dass Menschen, die nicht aus dem Irak, aus Syrien oder Afghanistan kommen, nicht mehr durchkommen. Nachdem Slowenien das angekündigt hatte, hat auch Mazedonien diese Politik übernommen. Wir haben also jetzt die Situation, dass die Balkanroute ab Griechenland an den Landesgrenzen für sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge blockiert ist. Welche Rolle spielen denn AnarchistInnen in dieser Situation? Wir sind als Anarchistinnen an einem antirassistischen Bündnis beteiligt, die die einzige Gruppe ist, die nicht zu bestimmten Themen der Geflüchteten arbeitet, sondern auch versucht, den Diskurs über Migration in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Wir versuchen, ein politischer Akteur zu sein, indem wir Demos und direkte Aktionen organisieren. Wir helfen auch dort, wo die Geflüchteten sind, was sehr schwierig wurde, weil die Route durch Slowenien sehr stark institutionalisiert ist. Wir versuchen außerdem, unserer Position Ausdruck zu verleihen, wie wir in dieser sogenannten Flüchtlingskrise intervenieren können, nicht nur mit humanitären Aktionen, sondern auch durch die Frage, wie wir Solidarität zu den Geflüchteten aufbauen können. Auf welche Probleme seid ihr bisher gestoßen? Ich würde sagen, dass für uns das offensichtlichste Problem der Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus in Slowenien selbst ist. Das ist etwas, das es vor wenigen Jahren in der slowenischen Gesellschaft so nicht gegeben hat. Es ist das erste Mal seit ungefähr 5 Jahren, dass wir einen Anstieg einer Organisierung rechtsextremer Gruppen beobachten. Wir sehen das als großes Problem für die Geflüchteten und für den Diskurs, der dann daraus entsteht. Er gibt den Rechten eine große Motivation, sich zu organisieren. Wir arbeiten auch aktiv an diesem Problem, organisieren Gegendemonstrationen und sprechen darüber in der Öffentlichkeit. With organizing counter demonstrations, with talking about this in public. Auf der institutionellen Ebene ist vor allem die Institutionalisierung der Route selbst hervorzuheben. Denn für selbstorganisierte AktivistInnen ist es sehr schwer geworden, sich zu engagieren und in der Nähe der Geflüchteten aktiv zu werden. Im Moment ist es schwierig, zu den Menschen an der Grenze oder in den Lagern vorzudringen. Am Anfang war es sehr leicht, dorthin zu gehen und solidarische Aktionen und Arbeiten zu machen. Jetzt ist es sehr schwer. Wenn du von keiner NGO oder einer offiziellen humanitären Organisation bist, hast du nur sehr wenige Möglichkeiten, praktische Arbeit zu leisten, außer die Aktivitäten an den Grenzen zu beobachten. Für uns ist es daher sehr wichtig, uns auf internationaler Ebene mit anderen Gruppen zu vernetzen, die ähnliche Sachen machen und sich für die Geflüchteten engagieren. I can also add that within our the problems that we face within our activist community. Ich möchte noch die Probleme hinzufügen, denen wir auch innerhalb unserer aktivistischen Kreise begegnen. Beispielsweise die Frage, wie wir uns selbst innerhalb dieser humanitären Arbeit positionieren. Wir versuchen, diese Frage tiefgreifend zu reflektieren, also wie wir in der täglichen Arbeit damit umgehen. Wir haben außerdem Geldsorgen, sprich, wie können wir unsere Arbeit mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln fortsetzen? Außerdem ist ein weiteres Problem der eigene Burnout. Wir versuchen damit bewusst umzugehen und auch dazu zu arbeiten. Internal Burnout, this is also a problem with us. We try to be aware of that and work on that as well. Wie stellt ihr euch vor, diesen Kampf weiterzuführen? Vielleicht auf internationaler Ebene? Internationally we have done some work. There has been a lot of activists from abroad. Auf der internationalen Ebene haben wir schon einige Arbeit getan. Es waren viele Aktivistinnen aus anderen Ländern hier, aus der Schweiz, aus Deutschland. Gemeinsam haben wir mit Leuten in Österreich und in Kroatien an diesem Thema gearbeitet. Das Thema der Grenze hat diese Aktivitäten beherrscht. In der Zukunft, also seit Paris, denken wir auch darüber nach, wie wir über Krieg und Antimilitarismus sprechen können, weil das in Slowenien auch ein Thema ist. Wir werden versuchen, in Zukunft in diese Richtung zu gehen und auch versuchen, in mehr direkten Kontakt mit AsylbewerberInnen in Slowenien zu kommen. Try to establish more direct contact with the asylum seekers in Slovenia. Im Moment ist es sehr wichtig, die wachsende Anzahl an AsylbewerberInnen in Slowenien zu beobachten. Denn der Asylprozess in Slowenien ist sehr schwierig. Bis jetzt haben nur sehr wenige Menschen hier Asyl bekommen. Wir haben deswegen schon ein paar Kontakte mit Leuten geknüpft, die in Asylheimen leben. Wir haben ein gemeinsames Abendessen organisiert, um die Leute innerhalb und außerhalb der Heime kennenzulernen. Das war sehr erfolgreich und wir werden ähnliche Aktionen auch in der Zukunft durchführen. Wir kriegen dadurch auch mit, welche Bedürfnisse diese Menschen haben, wie und wobei wir ihnen helfen können, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, was sie interessiert, um auch auf dieser Ebene aktiv zu sein. What are the things that interest them and to work on this level maybe also. Letzte Frage. Welche Perspektive seht ihr in einem breiteren antikapitalistischen, anarchistischen Kampf? That is a really challenging question. Das ist eine sehr schwere Frage. Natürlich verändert sich die politische Landschaft in ganz Europa. Diese Migrationsbewegung wird definitiv Veränderungen in der Politik der Länder, aber auch Europas insgesamt bringen. Wir werden gezwungen sein, wirklich intensiv auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten. Denn Migration hört eben nicht an der Grenze auf, sondern stellt sich Grenzen direkt entgegen. Außerdem müssen Aktivitäten dynamischer sein. Wir müssen immer auf dem neuesten Stand sein und direkter auf Veränderungen reagieren, sei es in unserer lokalen anarchistischen Politik oder auf internationaler Ebene. Die Migrationsbewegung ist im Moment vielleicht die stärkste soziale Bewegung. Deswegen ist es wichtig, weiter an diesem Thema zu arbeiten, weil es dabei nicht nur um Fragen der Migration geht, sondern auch um Fragen, die die Veränderung der Politik und den generellen Umgang in der Gesellschaft betreffen. Wir sehen das im Anstieg vom Nationalismus und dem Bedürfnis nach Sicherheit in der Gesellschaft. Es ist wirklich wichtig, die Migrationsfrage im breiteren Sinne zu verstehen, weil sie die Ereignisse in der Zukunft beeinflussen wird. Europa wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren verändern. Es ist nur eine Frage, in welcher Weise dies passieren wird und wie wir daran teilnehmen und einen wirklichen Einfluss ausüben können. Way it will change and how can we take a part and really affect on this change.